Zum fünften Todestag von Genossen Kim Jong-il richtete jüngst der Generalsekretär der Demokratischen Partei Äquatorial Guineas, Herr Nimo Osausa Ikoro, ein Telegramm an verehrten obersten Führer Kim Jong-un. Im Telegramm bezeigte er dem Genossen Kim Jong-il, der als herausragender und heiliger Mann den Kampf der Partei der Arbeit Koreas für das Gedeihen des koreanischen Volkes weise geführt hatte, seine Hochachtung und wünschte dann der Partei der Arbeit Koreas viel Erfolg in ihrem Kampf.